Ich wollte an den Anfang die Frage stellen, warum sich auseinandersetzen mit den Avantgarde-Bewegungen der Kunst. Für mich ist einfach ein zentraler Ausgangspunkt die Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen und dass ich davon ausgehe, dass die gegebenen politischen Formen die Widersprüche des Kapitalismus nicht lösen können und dass die ökonomischen Formen, mit denen wir uns rumschlagen, dass die immer wieder in grundlegende Krisen führen, die ein sehr zerstörerisches Potenzial haben. Und das ist deswegen, um eine revolutionäre Überwindung der bestehenden Verhältnisse gehen muss. Und wenn man sich dieser Aufgabe stellt, fühlt man sich erstmal sehr auf verlorenen Posten, kriegt auch mit, dass quasi auch die Revolutionsversuche selbst immer wieder in Sackgassen geführt haben. Und ich finde, dass es deswegen sinnvoll ist, eine historische Auseinandersetzung zu versuchen und sich historische Bewegungen, kollektive Einzelpersonen genauer anzuschauen. Und das nicht in dem Sinne, dass man sich irgendwie so die Rosinen aus der Bewegungs- und Theoriegeschichte raussucht und irgendwie sagt, hätte man nur auf diese oder jene Person gehört, dann wäre das alles besser gewesen. Das ist so ein bisschen so auch der Modus, wie ich das im Trotzkismus wahrnehme, dass die eigentlich immer so auf die verschiedenen historischen Ereignisse gucken, dass sie sagen, was hat Trotzki dazu gesagt und die trotzkistische Fraktion, wenn die hat schon recht gehabt, wenn sich nur mehr denen angeschlossen hätten, dann wäre das alles richtig gewesen. Sondern so würde ich das nicht machen, sondern eher einer analytischen Auseinandersetzung, die vielleicht ein Problembewusstsein schärfen kann, eben anhand einer Auseinandersetzung mit der Geschichte, sich dadurch auch Fehler bewusst machen, Widersprüche bewusst machen, von denen unsere Vorgänger oder unsere Ahnen quasi geprägt waren. Und ich denke, andererseits stößt man vielleicht durch so eine historische Auseinandersetzung auf Begriffe, auf Methoden, Ansatzpunkte, die liegen geblieben sind und die wir möglicherweise heute gebrauchen können. Ich würde sagen, die historischen Avantgarde-Bewegungen der Kunst gehören in diese Ahnenreihe. Um das so ein bisschen genauer zu machen, es handelt sich um jene Strömungen der modernen Kunstgeschichte, die sich der Revolution zuwandten und die die Institution der Kunst sprengen wollten. Das heißt, sie wollten die Potenziale der Kunst freisetzen und in eine revolutionäre Bewegung überführen. Dabei sind sie aufgetreten mit einem sehr radikalen Anspruch der vollkommenen Neugestaltung aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Und ich finde, sie haben dabei ein sehr faszinierendes künstlerisches Formbewusstsein entwickelt, was man quasi an den Manifestationen, die wir heute historisch uns anschauen können, noch sieht, die, denke ich, immer noch eine sehr große Spannung auf eine gewisse Weise haben. Und ich denke, dass die historischen Avantgarde-Bewegungen der Kunst auch deshalb interessant sind, weil sie vielleicht so ein bisschen quer stehen zu einem Umgang mit Kunst, wie ich ihn innerhalb der linken Bewegung kenne. Oder der radikalen Linken im weitesten Sinne, wo ich so zwei zentrale Ansätze des Bezugs auf Kunst sehe. Das eine ist so ein propagandistischer, agitprop-mäßiger Umgang mit Kunst, der Kunst eben auf den Transport einer politischen Botschaft reduziert. Und auf der anderen Seite ein Umgang, der sich auf die ästhetische Theorie von Adorno bezieht, in der die Autonomie der Kunst betont wird. Und bei Adorno geht es insbesondere um die Autonomie der Kunstwerke selbst, die fast wie so einen Subjektstatus haben. Das sei hier nur angedeutet. Ich würde sagen, dass die Avantgarde-Bewegungen der Kunst so ein bisschen querstehen zu diesen beiden Ansätzen. Vielleicht können wir in der Diskussion auf diese Gegenüberstellung auch nochmal zurückkommen. Ich will das Ganze zunächst historisch angehen und mich Vorläufern der Avantgarde zuwenden. Der Begriff der Avantgarde im künstlerischen Sinne ist bereits im 19. Jahrhundert immer wieder aufgetaucht in einem Milieu, das sich aus verschiedenen Klassenfraktionen zusammengesetzt hat, die irgendwie ihre Funktion verloren haben, die aufgerieben worden sind zwischen dem sich verschärfenden Klassenantagonismus im 19. und 20. Jahrhundert und die sozusagen so ausgestoßen wurden aus verschiedenen Klassen und sich dann in einem Milieu wiedergefunden haben, das oft als Bohème bezeichnet worden ist. Also tatsächlich waren das Teile des absteigenden Adels, Teile des radikalen Bürgertums, die so von dem Schwung der französischen Revolution ergriffen waren, aber dann mit der bürgerlichen Realität unzufrieden waren. Teile des Lumpenproletariats, tatsächlich so auch so ein kriminelles Milieu zum Teil, verarmte Dichter und Berufsrevolutionäre. Oder Walter Benjamin hat es mal zu Baudelaire gesagt, dass er ein Dichter gewesen ist, der aus dem Bürgertum kommt, aber einen bewussten Verrat quasi an seiner bürgerlichen Herkunft und an der bürgerlichen Klasse vollzogen hat. Also so ein gemischtes Milieu, das in seiner Spezifik immer wieder auch so ein Zeitschriftenwesen entwickelt hat, wo dann genauso so ein politischer Radikalismus und ein ästhetischer Radikalismus in diesen Zeitschriftenpublikationen so eine Entsprechung fanden. Wenn ich über die Vorläufer der Avantgarde rede, dann will ich zwei besondere Figuren hervorheben, die einerseits in der Selbsthistorisierung der avantgardistischen Gruppen immer wieder eine besondere Rolle gespielt haben und bei denen andererseits aber wichtige Motive der Avantgarde auch schon vorhanden gewesen sind. Ihr seht hier zwei Bilder von diesen beiden Schriftstellern aus Frankreich, Comte de Lautréamont und Arthur Rimbaud. Zu Lautréamont, der Sohn eines Verwaltungs- und Kolonialbeamten war, der hat 1868 einen Roman geschrieben, Die Gesänge des Maldoror, der ja so in der Literaturgeschichte oft der schwarzen Romantik zugeordnet wird, was ich so ein bisschen irreführend finde, weil ich finde, das hat nicht so viel mit Romantik zu tun, aber es ist ein sehr düsterer und gewalttätiger Roman, der quasi das Böse besingt, also wo man sieht, der hat versucht, sich auseinanderzusetzen mit den Kategorien von Gut und Böse und mit den moralischen Kategorien des Bürgertums seiner Zeit und hat quasi versucht, so das Gegenteil dessen positiv zu besetzen, also so eine Art Satanismus der Literatur, könnte man sagen. 1870 hat er dann aber eine Gedichtreihe geschrieben, die wiederum dem Gesang auf das Gute verpflichtet waren und wo er sich auch mit Moralphilosophie explizit auseinandersetzt und quasi das Gute besingt, aber das durchaus auch doppelzüngig, genau, wo immer wieder Widersprüche auftauchen und man so das Gefühl hat, das Ganze hat so einen doppelten Boden und so für bare Münze kann man diesen Gesang auf das Gute doch nicht nehmen, woran man so ein bisschen sieht, dass für Lautréamont so die Dialektik von Gut und Böse eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Lautréamont ist für die Pariser Surrealisten besonders wichtig geworden, auch aufgrund eines Satzes aus den Gesängen des Maldoror. Da beschreibt er an einer Stelle die Schönheit eines Knaben und er sagt: Dieser Knabe ist so schön wie die zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Schreibmaschine auf dem Seziertisch. Also, das ist quasi ein Umgang mit Literatur, wo eine Vergleichskonstellation da ist. Wo aber zwei Gegenstände oder mehrere Gegenstände in eine Beziehung treten, die sonst im Alltagsleben nichts miteinander zu tun haben. Und indem man sich das quasi als Inbegriff der Schönheit vorstellen soll, wird man sozusagen aktiviert und muss selbst nachvollziehend quasi versuchen, diese Gegenstände in eine Beziehung zu setzen. Und das ist eine Methode, die dann die Surrealisten quasi zur Perfektion getrieben haben und was für sie auch mit so im literarischen Bereich so ein Mittel war, um den surrealistischen Schock herzustellen. Auf der anderen Seite war für Lautréamont die Bedeutung des Plagiats sehr wichtig. Das heißt, er hat plagiiert, er hat abgeschrieben, hat andere Werke quasi verwendet, ohne das zu kennzeichnen. Ja, und das gerade auch in diesen Poesien, also in diesen Gesängen auf das Gute. Und hat das mit vollster Überzeugung getan und das auch in Briefen, die überliefert sind, gerechtfertigt, wohinter so ein bisschen so eine bestimmte Kulturtheorie steckt, nämlich dass die Kultur sowieso ein kollektives Werk ist und also in ein einzelnes Kunstwerk alle vorhergehenden Kunstwerke gehen quasi in dieses Kunstwerk ein und diese Erkenntnis macht er sich zu eigen, indem er sozusagen auf ja, sozusagen den Gestus des Genies verzichtet und bewusst dort zusammenklaut, wo er es gebrauchen kann. Aber da steckt auch so die Methode drin, sozusagen das vorgefundene Material zu verbessern. Also das ist nicht einfach nur ein Plagiat, sondern das wird auch sozusagen transformiert. Und es gibt so einen Satz, wo er sagt, die Sprache befindet sich in einem Fortschritt und das schließt das Plagiat mit ein. Und ein anderer Satz sagt, dass es quasi nicht mehr um eine Poesie geht, die von einem Einzelnen gemacht wird, also damit ist das Genie gemacht gemeint, sondern eine Poesie, die von allen gemacht werden soll. Dann Arthur Rimbaud. Nee, jetzt, das so weit wollte ich noch nicht gehen. Genau, Arthur Rimbaud auf der anderen Seite. Das ist tatsächlich auch so, also was ich so meinte mit verarmten Dichtern. Also der ist im ländlichen Raum von Frankreich aufgewachsen und ist dann bald aus den beengten Verhältnissen seines Dorfes geflohen, war immer wieder in Paris, hat dort schnell zusammen mit anderen die Pariser Dichterszene aufgemischt und für einige Skandale gesorgt. Und man sagt von ihm, dass er schon als 19-Jähriger die französische Literatur revolutioniert hat. Also man ordnet Rimbaud da so ein, dass es in der Literatur des 19. Jahrhunderts eigentlich so eine Tendenz gibt, des Verfalls der großen Form, also vom Roman hin zu immer kleineren Formen. Und das, also bis zum Fragment oder der leeren Seite von Mallarmé, und Arthur Rimbaud löst das schließlich auf, indem er die Prosa zur Dichtkunst erklärt, was damals quasi sehr besonders war. Also, dass man sozusagen einen Fließtext hat, der durchaus Alltagsbeobachtungen enthält und dass das eine dichterische Form ist. Von Arthur Rimbaud sind auch Briefe überliefert, die sehr wichtig für die Avantgarden geworden sind. Es gibt die sogenannten Seherbriefe. Das sind Briefe, die er an seinen alten Schullehrer geschrieben hat. Und da genau, hat er so eine Vision, dass er sagt, die Dichter haben eigentlich die Funktion eines Sehers, also dass sie quasi etwas Kommendes antizipieren, etwas, was in der Luft liegt, dass sie das durch ihre dichterischen Experimente quasi erfassen können. Und er sagt, dass es für den Dichter darauf ankommt, bis in die tiefsten Schichten der Gesellschaft hinabzusteigen und wirklich vom Schmutz zu kosten, und dabei quasi eine Entgrenzung der Sinne vorzunehmen, um dann im Unbekannten anzukommen. Also es geht um diese Antizipation dessen, was jetzt noch nicht bekannt ist. Außerdem sehr wichtig für Arthur Rimbaud, also der hat auch an der Pariser Kommune teilgenommen, also während dieser 3 Monate, als in Paris die Kommune ausgerufen wurde und sich eine Zeit lang verteidigen konnte, war er mehrmals dort, hat auch so einen Entwurf einer Verfassung für die Pariser Kommune geschrieben. Und als die Pariser Kommune dann blutig niedergeschlagen wurde, hat er gesagt, jetzt streike auch ich. Also es gibt ein Gedicht über dieses Blutvergießen in der Pariser Kommune, wo am Ende dann eben steht, er als Dichter muss jetzt auch schweigen und er verweigert seine Funktion und tritt in den Streik. Die Situationisten haben später eine Parole von ihm aufgenommen, ich werde niemals arbeiten. Genau. Und tatsächlich hat er dann, also als er mit 19 hat er quasi die Dichtkunst in Frankreich revolutioniert und ein paar Jahre später hat er dann den Beruf des Dichters an den Nagel gehängt und hat Kolonialwarengeschäfte gemacht. Mit Avantgarde im engeren Sinne werden allerdings künstlerische Strömungen des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Dazu gehören Expressionismus, Kubismus, Futurismus, Dadaismus, Surrealismus, Konstruktivismus. Also es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Ismen, die der Avantgarde zugerechnet werden. Und es ist kein Zufall, dass sie eben als Ismus auftreten, weil sie sich immer an ein Programm geben, das eben auch proklamiert, quasi auf der Höhe der Zeit zu sein, wohinter man nicht zurückfallen darf. Und dann spricht man auch von der Post-Avantgarde in der Nachkriegszeit. Wo Peter Bürger, ein wichtiger Literaturwissenschaftler für die Avantgarde-Theorie, der sagt, dass die Post-Avantgarde oder die Nachkriegs-Avantgarde, dass die allerdings dann nur noch die Gesten der Avantgarde wiederholen und in den Kunstbetrieb wieder integriert worden sind. In diesen Avantgarden tritt nicht mehr der einzelne Künstler als ein aus sich selbst herausschöpfendes Genie auf, sondern die Avantgarden treten als Gruppen auf. Also es geht um einen kollektiven Prozess, in dem eine Gruppenposition formuliert wird. Und dieser kollektive Organisierungsprozess der Künstler und Künstlerinnen geschieht auch als politische Organisierung. Wobei ich so ein bisschen wichtig finde, auch zu diskutieren, was das heißt, politische Organisierung von Künstlerinnen, weil ich denke, dass Avantgarde nicht einfach identisch mit politischer Kunst ist. Beispielsweise grenzte sich der sozialistische Realismus als eine explizit politische Kunst entschieden von den avantgardistischen Strömungen ab. Also gerade sozusagen eine Kunst, die also in der Sowjetunion den Anspruch erhob, quasi den Stand der Revolution zu repräsentieren, die aber sozusagen in ihrer Programmatik ganz explizit die Avantgarde als dekadent quasi verdammt hat. Woran man, denke ich, sehen kann, es muss mehr passieren, als dass einfach die Kunst eine politische Botschaft hat. Und ich will so ein bisschen so versuchen zu zeigen, was das für die Avantgarden hieß. Diese Einschränkung des Politischen, dazu gehört, denke ich, auch, dass sich die avantgardistischen Positionen nie bruchlos in parteipolitische Konzepte eingefügt haben. Auch wenn zum Beispiel die Berliner Dadaisten durchaus eine gewisse Nähe zur KPD der Weimarer Republik gehabt haben, blieb das ein spannungsgeladenes Verhältnis. Und auch wenn zum Beispiel die Pariser Gruppe des Surrealismus kollektiv in die französische kommunistische Partei eingetreten ist, kam es nach wenigen Jahren dann wieder zum Bruch zwischen beiden Formationen. Und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist. Genau, trotzdem ging es den Avantgarden nie darum, einfach nur innerhalb der Kunst eine Revolution zu vollziehen oder neue Stilmittel zu entdecken, sondern es ging ihnen tatsächlich in ihren Manifestationen immer um einen Umsturz der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dafür will ich zwei Beispiele aufführen, also aus dem Dadaismus und aus dem Surrealismus. Hier ein Auszug aus einem Manifest von Jefim Golischew, Raoul Hausmann und Richard Hülsenbeck. Ich glaube, es ist von 1919 oder 1920. Und darin heißt es, das könnt ihr jetzt hier so mitlesen, der Dadaismus fordert erstens die internationale revolutionäre Vereinigung aller schöpferischen und geistigen Menschen der ganzen Welt auf dem Boden des radikalen Kommunismus. Zweitens die Einführung der progressiven Arbeitslosigkeit durch umfassende Mechanisierung jeder Tätigkeit. Nur durch die Arbeitslosigkeit gewinnt der Einzelne die Möglichkeit, über die Wahrheit des Lebens sich zu vergewissern und endlich an das Erleben sich zu gewöhnen. Drittens die sofortige Expropriation des Besitzes, Sozialisierung und kommunistische Ernährung aller sowie die Errichtung der Allgemeinheit gehörender Licht- und Gartenstädte, die den Menschen zur Freiheit entwickeln. Also, tatsächlich waren ja wichtige Dadaisten wie zum Beispiel George Grosz oder John Heartfield KPD-Mitglieder. Und ich denke aber, dass man an solchen Proklamationen schon sehen kann, warum das nicht ineinander aufgeht und was sozusagen auch gerade in der späteren Entwicklung der KPD nie eine mögliche Position gewesen wäre. Genau, jetzt das zweite Beispiel aus dem französischen Kontext. 1925 haben die Surrealisten zusammen mit einigen Intellektuellen einen Text in der kommunistischen Zeitung L'Humanité veröffentlicht, ein Manifest mit dem Titel Zuerst und immer die Revolution. Und darin heißt es, wir sind ganz gewiss Barbaren, da uns eine bestimmte Form von Zivilisation anekelt, nämlich jene Zivilisation, die die Menschenwürde auf die Stufe eines Tauschwerts herabzieht, jene Zivilisation, die den Geist in den fieschsten und unphilosophischsten Begriff der Idee des Vaterlands zu zwängen versucht, jene Zivilisation, die sich auf der Sklaverei der Arbeit aufbaut. Wir akzeptieren die Gesetze der Ökonomie und des Tauschhandels nicht. Wir akzeptieren nicht die Sklaverei der Arbeit und auf einem noch weitläufigeren Gebiet erklären wir uns als im Aufstand gegen die Geschichte befindlich. Die Geschichte wird von Gesetzen gesteuert, deren Voraussetzung die Trägheit der Einzelnen ist. Also, ich finde, hier sieht man ganz gut, also so sehr es auch den Surrealisten um eine kollektive Position geht, sie haben sich stets in Verteidigung des Individuums und des Einzelnen verstanden. Und das, was man hier, denke ich, lesen kann, widerspricht ganz knallhart einfach einem historischen Materialismus mit ewigen geschichtlichen Gesetzen, weswegen es auch kein Wunder ist, dass es dann wieder zum Bruch zwischen Surrealismus und Parteikommunismus kam. Mikkel Bold Rasmussen, ein Genosse aus Kopenhagen, hat in der 9. Ausgabe von Kunstspektakel Revolution einen Text geschrieben, wo er genauso auch über den Begriff der Avantgarde und die verschiedenen Debatten, die es darum ging, schreibt. Und da sagt er aber so ein bisschen, dass die Avantgarden so ein bisschen ein Bindeglied zwischen revolutionärer Disziplin und dem Rausch der Revolte gewesen sind. Also es geht schon sozusagen um einen kollektiven Prozess und um eine kollektive Anstrengung. Und gleichzeitig geht es eben um sowas wie Rausch und subjektive Befreiung. Genau, was man, denke ich, auch an solchen Textstellen sieht. Genau, aber weiter zu den Merkmalen der Avantgarden. Ich habe hier eine sehr berühmte avantgardistische Geste, nämlich von Marcel Duchamp, ein Werk, das Fontaine heißt und das 1917 in New York in eine kollektive Ausstellung eingereicht wurde als Kunstwerk. Und die Geste, die daran liegt, ist natürlich die vollkommene Ablehnung des Galerienwesens und der Musealisierung und aller Regeln und Spielregeln, die damit verbunden sind, dass er quasi einen Alltagsgegenstand nimmt, ihn einfach nur umdreht und auf einen Sockel stellt und quasi der Sockel zum einen und diese Signierung, also er hat sich das Pseudonym R. Mutt gegeben, die zeigen an, hier geht es um Kunst, aber sozusagen es ist was, worauf man pissen kann quasi. Und das war so eine Assoziation der freien Künstlerinnen und Künstler in New York, die sich gegründet hatte, um so den Stand der modernen Kunst halt quasi so kundzutun. Und die hatten so selber das Selbstverständnis, dass sie gesagt haben, wir wollen sehr niedrigschwellig sein. Man konnte sich quasi als Künstler registrieren lassen und gegen einen bestimmten Betrag dann Kunstwerke einreichen in dieser Ausstellung. Das hat eben Marcel Duchamp, der auch Mitglied dieser Vereinigung war, dann gemacht, aber eben anonym und hat damit eben aufgezeigt, naja, so Zugang offen ist es doch nicht, weil das Ganze dem dann tatsächlich ein Skandal war und dieses Kunstwerk quasi aus der Galerie entfernt wurde. Und dann aber tatsächlich im Sprechen und in der Öffentlichkeit, die es über diese Ausstellung gab, war dann eigentlich dieses fehlende Kunstwerk das Wichtigste. Also das ist eine entscheidende avantgardistische Geste, dass man den herrschenden Kunstbetrieb und seine Institutionen ablehnt. Was man hier sieht, ist eine Collage von Kurt Schwitters. Und was man hier vielleicht so ein bisschen sieht, ist, dass in den avantgardistischen Kunstwerken oder Werken das Fragment sich im Aufstand gegen den Rahmen befindet. Also das Einzelteil emanzipiert sich von dem totalisierenden Rahmen des Kunstwerkes. Das Fragment wird immer wichtiger, das Bruchteil, der Splitter. Peter Burger, finde ich, hat in seinem Buch Theorie der Avantgarde von 1974 eine ganz gute Formulierung, wo er sagt, mit den Avantgarden tritt die bürgerliche Kunst in das Stadium ihrer Selbstkritik. Er macht das oder erklärt das auch anhand der Gegenüberstellung von organischem Werk und anorganischem Werk. Das organische Werk ist quasi so das Kunstideal der Klassik, wo es darum geht, dass das Kunstwerk eine Totalität ist, dass es in sich geschlossen ist, dass es seine Produziertheit verbirgt und quasi genau Teil und Gesamtes organisch zusammenwirken und dadurch eine Idee zur Erscheinung kommt. Und also es geht auch da so, tatsächlich so ein bisschen um diesen täuschenden Charakter des Scheins, der aber sozusagen diesem Klassikverständnis eine positive Bedeutung hat. Und demgegenüber das anorganische Kunstwerk, das seine Produziertheit zur Schau stellt und wo, dem man ansieht, dass es montiert ist, dass es Collage ist. Und das Besondere hier bei diesem Bild von Kurt Schwitters ist, dass er quasi seine eigenen Arbeitsmaterialien mit in das Werk eingefügt hat. Also seine Farbpalette ist dabei, verschiedene Lineale. Also auf den ersten Blick ist das ja so eine kubo-futuristische Formstudie, wie sie auch damals zu der Zeit üblich war. Aber eben genau das Besondere ist, dass dann kunstfremde Materialien mit in das Kunstwerk eine Aufnahme finden. Diese Zaunsgage auch im oberen Bildrand zusammen. Oder genau so collagemäßig dieser Ausschnitt aus der Arbeiterzeitung, wo man hier diese rote Schrift Arbeiter sieht. Genau, wichtig für die Avantgarden sind die Prinzipien der Montage und Collage, die Verwendung vorgefundener Werke, also da nochmal der Verweis auf Lord Réaumont, der das eben schon mit dem Plagiat so proklamiert hatte, die Verwendung kunstfremder Elemente, das heißt, die Wirklichkeit hält ganz manifest Einzug in die Kunst. Aber diese Kunst ist auch auf die Wirklichkeit selbst bezogen. Da steckt so eine Botschaft drin, wir müssen vom Gegebenen ausgehen, aber das erfordert ein gewisses Zerstörungswerk, um aus den Trümmern etwas Neues bilden zu können. Den Avantgarden war immer daran gelegen, mit Hilfe von künstlerischen Manifestationen die eingespielten Schemata der menschlichen Sinneswahrnehmung zu irritieren Und sie erhofften sich dadurch ein Potenzial von Reflexion über Subjektivität. Zu diesen Mitteln gehören der Skandal, die Provokation und der Schock und die Einebnung des Unterschieds von Künstler und Publikum. So Schock und Provokation und Skandal, das klingt auch so, das klingt so ein bisschen brutal vielleicht, aber war es zum Teil, denke ich, durchaus auch. Also Bertolt Brecht und George Cross liebten den amerikanischen Boxkampf. Aber es geht auch weniger brutal, zum Beispiel bei Bertolt Brecht, den man jetzt nicht so, glaube ich, nicht so im engeren Sinn als Avantgarde bezeichnen kann, weil er doch auch sehr unter seinen Namen und als Einzelperson aufgetreten ist, aber der gerade so auch mit Erwin Piscator zusammen avantgardistische Elemente aufgenommen hat. Und was da, denke ich, was ein avantgardistisches Mittel von ihm ist, ist der berühmte Verfremdungseffekt. Also das ist, glaube ich, immer so ein Missverständnis, wenn man denkt, die Lehrstücke von Bertolt Brecht, die zeigen so die richtige sozialistische Moral oder so. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, nämlich dass Brecht auf der Bühne Dilemmata, also so Dilemmasituationen quasi zur Schau stellt und die quasi so einfriert und auch sozusagen eine Verunsicherung herstellt, kann man sich mit dem Protagonisten identifizieren oder nicht. Und dann ist man eben sozusagen gezwungen als Rezipient diese Situation, die da auf der Bühne eingefroren ist, tatsächlich zu analysieren und sich selbst dazu ins Verhältnis zu setzen. Der Formalismus ist zum Beispiel auch interessant. Irene Lehmann hat in der aktuellen Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution einen Text geschrieben über diese Strömung des russischen Formalismus. Das ist ja später gerade in diesem Kontext des sozialistischen Realismus ist das so ein Schlagwort geworden. Also alle, die abwichen vom sozialistischen Realismus, die wurden als Formalisten beschimpft. Darin lebt es noch so ein bisschen, dass der Formalismus, bevor er zum Schlagwort geworden ist, tatsächlich in der frühen Sowjetunion eine avantgardistische Kunstströmung war, die ausging von der Literatur und von der Literaturwissenschaft und die sehr ihre Aufmerksamkeit auf das Funktionieren von Sprache und von Sprachbildern gelenkt haben und indem sie quasi so Sprichwörter so leicht verrücken oder einen Blick auf Sprichwörter lenken, dadurch sozusagen die Historizität von Sprache deutlich wird oder von Redewendungen zum Beispiel. Ähnlich der russische Futurismus, also in Russland und auch im Zuge des Geschehens der Oktoberrevolution ging das sehr schnell, dass die verschiedenen Ismen aufeinander abgefolgt sind und viele Künstler, die später dann Teil von anderen Strömungen waren, waren auch Teil des russischen Futurismus. Und da gab es zum Beispiel eine futuristische Oper, Sieg über die Sonne hieß die. Es war ein futuristisches, konstruktivistisches Gemeinschaftswerk, wo unter anderem Malevich am Bühnenbild mitgewirkt hat. Und diese Oper ist aber in der sogenannten Saumsprache verfasst. Ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen im Russischen, aber wo man quasi einzelne Buchstaben verrückt, damit sozusagen eine Doppelbedeutung in einem Wort entsteht. Diese Oper ist voll von diesen doppelten Sprachbildern quasi, wo es um eine Reflexion von Sprache geht. Trotz des antikünstlerischen Gestus der Avantgarden liegt in ihren Experimenten ein enormes Formbewusstsein und ich würde sagen, es ist das ernsthafte Bestreben, zeitgemäße Ausdrucksmittel für ihre damalige Zeit zu finden. Hier noch ein Beispiel, dass es eine Fotomontage von John Heartfield, also der hat ja als einer der sehr frühen quasi die Fotomontage in den Bereich der Grafik und auch der Schriftgestaltung und Buchgestaltung überführt, also wo sozusagen die Lettern oder die Typen halt irgendwie auf das Fotopapier gelegt werden und das direkt damit so eine Belichtung halt irgendwie gibt. Und das ist hier eine Anzeige für eine Zeichenmappe von George Cross, erschien in der Zeitschrift Neue Jugend. Und da sieht man ja so ein bisschen, das ist eine Zerstörung von damals gängigen Schriftbildern. Und es ist scheinbar eine Explosion von Schrift, aber trotzdem würde ich sagen, ist es sehr bewusst auch alles angeordnet und funktioniert sozusagen als Anzeige. Tatsächlich waren die Avantgarden in dem Sinne auch Avantgarde, dass sie oftmals quasi dann wiederum die Ausdrucksmittel ihrer Zeit sehr beeinflusst haben. Sowas, was John Heartfield sehr wild ausprobiert hat am Anfang, ist dann durchaus auch zum Beispiel in die Werbegrafik eingegangen. Genau, und ich würde das Reflexive der Avantgarden betonen. Sie wollten ihr Wirken immer in einen kunst- und gesellschaftshistorischen Zusammenhang eingebettet wissen. Also ein wichtiges Merkmal für die Avantgarden ist, dass sie, also ist die Selbsthistorisierung, also dass sie sich immer quasi auch in eine Ahnenreihe hineingestellt haben und quasi so über Vorgänger reflektiert haben. Also da liegt ein historisches Bewusstsein drin. Das kann zum Teil auch seltsame Züge annehmen, weil, wie ich das schon auch vor Russland gesagt hatte, das auch eine insgesamte Entwicklung war, dass diese Ismen sich immer schneller abgelöst haben und auch gegenseitig abgegrenzt haben. Und dann genau, also der eine Ismus hat dann Vatermord gegenüber dem anderen vollzogen und den allen Vorgängern auch den Krieg zum Teil angesagt. Genau, aber gerade in diesen Manifesten, finde ich, liegt, also das hat ja sowas Verkündendes und so weiter, aber es geht da sehr oft um den gesellschaftlichen Stand der künstlerischen Mittel. Genau, ich will jetzt, also ich habe jetzt so verschiedene Merkmale der Avantgarden so zusammengetragen und will jetzt versuchen, nochmal eine nähere Begriffsbestimmung der Avantgarde vorzunehmen. Und da ist es natürlich interessant, zunächst erstmal nach der Begriffsherkunft zu fragen, weil dieser Begriff stammt ursprünglich nicht aus dem künstlerischen Kontext, sondern aus dem militärischen Kontext. Dieser Begriff taucht zum Beispiel in der Kriegstheorie von Karl von Clausewitz auf, wo es zum Beispiel heißt, Avantgarde und Vorposten, jede Truppe, welche nicht vollkommen schlachtfertig ist, bedarf einer Vorhut, um des Feindes Anrücken zu erfahren und zu erforschen, bevor sie ihnen selbst ansichtig wird. Und, an einer anderen Stelle bei Clausewitz heißt es, dass die Avantgarden die Augen des Heeres sind, also genau wie sozusagen so bewegliche, mobile Augen, die quasi das Gebiet erspähen und die einen weiteren Blick haben als quasi das kompakte Heer. Also Avantgarde bezeichnet im ursprünglichen Sinne eine militärische Vorhut. Auf den künstlerischen Bereich übertragen bedeutet Avantgarde so etwas wie die Vorhut der Gesellschaft. Das heißt, ausgehend vom künstlerischen Bereich oder vom Bereich der Poesie soll etwas Kommendes antizipiert werden, das für die ganze Gesellschaft von Relevanz ist. Also da auch zentral der Bezug auf Arthur Rimbaud und die Behauptung oder die Proklamation, dass im Bereich des Sinnlichen das Neue antizipiert werden kann. Die militärische Konnotation lebt insofern im Begriff der künstlerischen Avantgarde fort, als dass die avantgardistische Position stets kämpferisch vorgetragen wird. Es geht nicht nur um etwas Neues, sondern es geht auch um eine Konfrontation, in der über die konkrete Gestalt des Neuen entschieden wird. Dass Künstlergruppen bzw. Anti-Kunstgruppen sich als Vorhut der Gesellschaft begreifen können, hat, würde ich sagen, natürlich sehr spezifische Voraussetzungen, die im Anfang des 20. Jahrhunderts liegen. Ich würde sagen, dass es zum einen im 20. Jahrhundert sind Wissenschaft und Technik zu entscheidenden Produktivkräften geworden, die damals noch mit einem Fortschrittsglauben verbunden waren, beziehungsweise mit der Vorstellung, dass technisch produktiver Fortschritt auch mit einem sozialen Fortschritt einhergeht. Und ich würde sagen, dass die Figur des Avantgardisten durchaus verwandt ist mit derjenigen des Ingenieurs, der eben ja auch die technischen Bedingungen beherrscht und der durch Erfindungen und Ideen dem Ganzen eine Richtung geben kann. Der andere entscheidende, also und das auch, also da, also Konstruktivismus ist da ein zentrales Stichwort, weil um das Konstruktive geht es, glaube ich, bei allen Avantgarden und um das Prinzip der Konstruktion und das ist ja auch das, was der Ingenieur macht quasi. Also es ist wie als, genau, vielleicht wie so eine Art Ingenieurskunst. Der andere entscheidende Faktor, der auch die Avantgarden bestimmt, ist die relative Stärke der historischen Arbeiterbewegung mit ihren verschiedenen Unterströmungen und Gruppierungen, mit der Sozialdemokratie und dem Kommunismus, die auf die eine Art und andere Art und Weise auch miteinander verbunden waren. Weil die Arbeiterbewegung hat in ihren Ideen ihrerseits eine Hoffnung auf den technisch produktiven Fortschritt gesetzt, war andererseits aber auch ein relativ mächtiger Akteur, der glaubhaft machen konnte, Wir als Bewegung sind dazu in der Lage, eine Revolution durchzuführen und eine Gesellschaft aufzubauen, die in allen sozialen Belangen und in jedem gesellschaftlichen Bereich etwas Neues herstellt. Genau, also das ist, glaube ich, entscheidend, dass die Arbeiterbewegung ja nicht nur aus diesen großen Parteien bestand, sondern aus einem ganzen Netzwerk von verschiedenen Kultur- und Sport- und Wandergruppierungen und in alle gesellschaftlichen Bereiche quasi vorgedrungen ist und gerade in dieser Netzwerkhaftigkeit quasi glaubhaft machen konnte und auch, also auch sehr selbstbewusst quasi diesen Anspruch auf vollkommene Erneuerung halt vorgetragen hat. Genau, mit einer solchen historischen Verortung können wir uns einer Begriffsbestimmung der Avantgarde weiter annähern. Ich habe jetzt Peter Bürger schon mehrmals erwähnt. Ich denke, das ist für diese ganze Debatte um Avantgarde, kommt man an ihm nicht vorbei. Theorie der Avantgarde von 1974. Und dort bringt er das Ansinnen der Avantgarde folgendermaßen auf den Punkt. Als dominierendes Merkmal der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft sehen die Avantgardisten deren Abgehobenheit von der Lebenspraxis an. Die Avantgardisten intendieren also eine Aufhebung der Kunst. Aufhebung im hegelischen Sinn des Wortes. Die Kunst soll nicht einfach zerstört, sondern in Lebenspraxis überführt werden, wo sie, wenngleich in verwandelter Gestalt, aufbewahrt wäre. Das heißt, also ich hatte schon gesprochen von der Verachtung für die Institutionen der Kunst, und aber in dieser Begriffsbestimmung von Peter Bürger geht er eigentlich noch weiter, genau, dass er sozusagen, dass die Kunst als solches quasi abgelehnt und aufgehoben werden soll. Und sehr zentral ist, glaube ich, so auch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, wo alle Länder, die daran beteiligt waren, quasi fürs Vaterland und mit ihrer jeweiligen nationalen Kultur im Rücken halt in den Krieg und in dieses industrielle Abschlachten halt irgendwie gezogen sind. Und das zum einen halt quasi so diese bürgerliche Kultur und Moral desavouiert hat, auf der anderen Seite aber auch deutlich gemacht hat, so der Humanismus und der Glaube an so eine Aufklärung mittels Kultur, der ist wirkungslos. Und das ist quasi die Gegenbewegung der Avantgarden, wenn sozusagen die Kunst eine abgetrennte Sphäre ist, die aber in dem Rest des Lebens nichts zu sagen hat, dann wollen wir sozusagen mit den künstlerischen Mitteln unmittelbar eingreifen in die Gesellschaft, in das Alltagsleben. Also Aufhebung der Kunst als zentrales Stichwort. Das ist auch ein zentrales Schlagwort der situationistischen Internationale. Also das genau mit Peter Bürger und den Situationisten mache ich jetzt quasi so einen Sprung und beziehe mich auf die Theoretisierung auch der Avantgarde. Also die situationistische Internationale, ein revolutionärer Zusammenhang, der von 1957 bis 1972 existierte und in dem sich Künstler, Herumtreiber und kritische Theoretiker sammelten. Und ein zentrales Buch, das in diesem Zusammenhang entstanden ist, ist Die Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord aus dem Jahr 1967, wo es an entscheidender Stelle heißt: Der Dadaismus und der Surrealismus sind die beiden Strömungen, die das Ende der modernen Kunst kennzeichneten. Sie sind, wenn auch nur auf eine relativ bewusste Weise, Zeitgenossen des letzten großen Ansturms der revolutionären proletarischen Bewegung, und das Scheitern dieser Bewegung, das sie gerade im künstlerischen Feld, dessen Hinfälligkeit sie proklamiert hatten, eingeschlossen hielt, ist der Hauptgrund für ihre Immobilisierung. Der Dadaismus und der Surrealismus sind zugleich geschichtlich miteinander verknüpft und stehen im Gegensatz zueinander. In diesem Gegensatz, der für jede der beiden Strömungen auch den konsequentesten und radikalsten Teil ihres Beitrags bildet, erscheint die innere Unzulänglichkeit ihrer Kritik, die von der einen wie von der anderen nur einseitig entwickelt wurde. Der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen, und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. Also was ich an dieser Stelle zentral finde, ist erstmal diese Verortung der Avantgarden als Zeitgenossen quasi des letzten größeren revolutionären Versuchs, revolutionären proletarische Bewegung. Also das sind halt quasi, also ist 1917 bis in die 20er Jahre hinein. Und aber auch die Betonung des Scheiterns dieses letzten großen Ansturms und die Behauptung, dass die Avantgarden quasi, obwohl sie über das Feld der Kunst hinaus wollten, im Feld der Kunst befangen geblieben sind, weil eben dieser revolutionäre Ansturm gescheitert ist. Und das, was die Situationisten oder Guy Debord jetzt herausarbeitet, ist eben diese Doppelbedeutung in dem Begriff der Aufhebung. Also, dass es zum einen darum geht, etwas wegzuschaffen, wie er sagt, oder eine sozusagen eine nicht mehr passende Hülle abzustoßen und auch zu entsorgen, und aber auf der anderen Seite den Inhalt oder einen Gehalt dessen, was überwunden werden soll, auch auf eine höhere Stufe zu heben und quasi zu verwirklichen. Also, das meinte ich auch am Anfang, wo ich gesagt habe, es ist der Versuch, die künstlerischen Mittel gegen die Kunst zu wenden und der Revolution zu überführen. Ich will überleiten zu einem weiteren Mitglied der Situationistischen Internationale, nämlich Constant. Das war ein niederländischer Maler, Architekt, Bildhauer, der dann aber innerhalb der Situationistischen Internationale sehr stark den antikünstlerischen Flügel stark gemacht hat. Also ich hatte schon gesagt, die Situationisten, also das ist so ausgehend von Paris, wo sich halt irgendwie so verschiedene versprengte Avantgarde-Künstler gesammelt haben nach dem Zweiten Weltkrieg und aber auch so verschiedenste Herumtreiber und irgendwie die negativ gesinnt waren und revolutionär gesinnt waren und sich in dieser Situationistischen Internationale gesammelt haben, die dann bald auch also tatsächlich internationale Sektionen hatte. Und dieses Zusammengewürfelte hat sich dann bald zu so einem Antagonismus innerhalb der SI entwickelt, nämlich dass quasi die kritischen Theoretiker oder die waren vor allen Dingen die Antikünstler quasi auf der einen Seite und die eher naiven Künstler, die halt irgendwie so intuitiv waren oder so, die standen dann so gegeneinander. Und Constant war einer derjenigen, der sehr stark auf dieser antikünstlerischen Seite stand. Und das aber sozusagen in dem Zuge, und deswegen ist er jetzt für diesen Kontext hier interessant, hat er selber nochmal eine Historisierung der Avantgarden vorgenommen. Und der Dreh- und Angelpunkt für seine Historisierung der Avantgarde ist die Maschinisierung der Produktion im Kapitalismus. Er sagt sowas wie: In den bisherigen Epochen wurde das Mehrprodukt von Besitzern der Produktionsmittel in Kultur umgewandelt. Also das heißt, das ist ja ein bestimmtes materialistisches Verständnis von Kultur. Das heißt, die kulturelle Sphäre ist das, wo es nicht um die unmittelbaren notwendigen Bedürfnisse geht, die befriedigt werden müssen, damit sich eine Gesellschaft reproduzieren kann, sondern es ist der Bereich, der darüber hinausgeht. Und um das sozusagen zu ermöglichen, muss ja aber auch etwas produziert werden und muss mehr produziert werden, als dass nur die unmittelbaren elementaren Bedürfnisse befriedigt werden. Und das heißt, mithilfe eines abgeschöpften Mehrprodukts entsteht ein gesellschaftlicher Bereich, der der Not und unmittelbaren Notwendigkeit enthoben ist und in dem eine zweckfreie, spielerische und reflexive Tätigkeit möglich wird. Dieser Bereich ist allerdings eine Sphäre der Herrschenden und das heißt, dass auch der Künstler mit der Herrschaft verquickt ist. Also es ist nicht nur so, dass ja quasi die Herrschenden und die herrschende Klasse über die Verwendung des Mehrproduktes entscheidet, sondern auch, dass sozusagen innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und innerhalb des Herrschaftsgefüges die Kunst eine Funktion hat. Mit der Industrialisierung und dem Kapitalismus wird die Position des Künstlers nach Constant allerdings obsolet. Als Mehrwert wird das Mehrprodukt nicht mehr vorrangig in den Bereich der Kultur gespeist, sondern die hauptsächliche gesellschaftliche Bewegung besteht darin, dass der Mehrwert reinvestiert wird. Pech für die Kultur. Der Kapitalismus führt nach Constant also zu einem Absterben der Künste, was zu einer frühen avantgardistischen Konstellation führt, dass sich die Künstler, die sich in ihrer Position bedroht sehen, mit den Proletariern solidarisieren. Allerdings gepaart mit einem exaltierten Hass auf die Maschinen, die die Künstler für ihren eigenen Untergang verantwortlich machen. Und als Beispiel bezieht er sich da zum Beispiel auf William Morris, der ja in Großbritannien mit der Arts and Crafts Bewegung verbunden war, also wo es auch tatsächlich so eine Idealisierung des Mittelalters gab und so eine Bewegung zurück zum Handwerk. Die Wendung für Constant besteht dann aber eben darin, dass er in der Maschinisierung selbst ein wichtiges Potenzial sieht. Zwar führt die Mechanisierung am Anfang durch die Investitionen in den Ausbau der Maschinen selbst zunächst zu einer Intensivierung der Ausbeutung und zu einer Vermehrung des Elends. Im Fortschritt der Mechanisierung hin zur Automation sieht er aber das Potenzial, dass zweckfreie, spielerische Tätigkeit für alle Menschen möglich werden. Also dass nicht mehr nur sozusagen einer herrschenden Klasse zugänglich ist, zugänglich sein kann, die sich halt in Spiel und Luxus vergnügt. An dieser Schwelle, also dass Luxus für alle möglich, aber doch noch nicht verwirklicht ist, tritt der Avantgardist auf die Bühne der Geschichte, was Constant folgendermaßen beschreibt. Der Künstler begreift allmählich, dass seine Sonderstellung ihn eher zum Nachteil als zum Vorteil gereicht. In der sich mechanisierenden Gesellschaft ist er nicht länger Schützling der besitzenden Klasse. Er hat seine Privilegien verloren. Er droht sogar als Bohemian zu verelenden. Die Kultur, deren Exponent er ist, schwindet dahin, dessen wird er sich langsam aber sicher bewusst. Es klafft ein Abgrund zwischen ihm und den anderen Menschen, ob es dabei um den Bürger geht, der ihn hat fallen lassen, oder um die arbeitenden Klasse, die an der Kultur nie teilgehabt und daher mit den Künstlern keinerlei Berührungspunkte hat. Sein Hass richtet sich nicht mehr nur gegen die Maschine, gegen das Bürgertum, gegen die Moral, die diese Gesellschaft zusammenhält, sondern schließlich auch und vor allem gegen die Kunst selbst als die Ursache seiner Isolierung, die Kunst, die ihn in der Einsamkeit gefangen hält, die ihn von den übrigen Menschen trennt. Hier also eine Erklärung dafür, warum es der Avantgarde um einen Angriff auf die Institution der Kunst ging oder warum sie eben angefangen hat, die Kunst selbst zu hassen. Für Constant ist der Avantgardist gewissermaßen eine Vermittlerfigur, die an der Schwelle eines neuen Zeitalters steht. Die Avantgarde wendet sich an die Gesellschaft, an die Massen, an das Proletariat mit der Botschaft, dass es möglich ist, Kultur, verstanden als zweckfreie spielerische Tätigkeit, mithilfe der Automatisierung der Produktion für alle möglich zu machen und damit als abgesteckte Sphäre aufzuheben. Allerdings macht Constant klar, in seiner Zeit, also dieser Text ist von 1964, ist dieser Schritt längst überfällig. Die Revolution hält er für nötig und möglich. Dies bedeutet aber auch, dass wiederum die Avantgarde in ihrer spezifischen Funktion obsolet geworden ist. Und diese Kritik der Avantgarde formuliert er so. Die Rolle der Avantgarde besteht in der systematischen Vernichtung der letzten Überreste einer hinfälligen individualistischen Kultur. Also das mit dem Individualistischen hat hier so einen doppelten Klang irgendwie. Also er begreift, also der sieht sich da sehr sozusagen in diesem L'Autriamentschen Ding. Also die Kultur soll nicht mehr von einem Einzelnen gemacht werden, sondern von allen. Und trotzdem steckt da auch so ein bisschen was so gegen den Individualismus drin. Das ist vielleicht noch auch noch ein Punkt für die Diskussion. Die Rolle der Avantgarde besteht in der systematischen Vernichtung der letzten Überreste einer hinfälligen individualistischen Kultur, wodurch sie die Bahn freimacht für die kollektive Kultur, auf die L'Autriamont anspielt. Also die Poesie muss von allen gemacht werden, nicht von einem Einzelnen. Der avantgardistische Künstler kündigt den freien und kreativen Menschen von morgen an, doch ist er selbst nicht mehr als ein Symbol, denn auch er ist noch nicht frei. Die gesellschaftliche Voraussetzung seiner relativen Freiheit von ehedem ist verschwunden, und für die anderen, die jetzt noch die arbeitende Klasse bilden, hat die Freiheit noch nicht begonnen. Die Kultur, aus der Künstler hervorgegangen ist, ist tot und eine neue Kultur, die kollektive Poesie der Masse, kann nicht verwirklicht werden, bevor die Masse frei ist. Soweit eine Kritik der Avantgarde. Ich will an dieser Stelle einen Switch machen und zu einer Theoretikerin übergehen, die auch in den neuen KSR-Heft vertreten ist. Lou Merten, eine kommunistische Schriftstellerin und Kunstkritikerin, die von 1879 bis 1970 gelebt hat und die in den 20er Jahren genau in so einem intellektuellen kommunistischen Netzwerk war, unter anderem auch Kontakt zu dem Kreis der Dadaisten hatte, mit Hannah Höch bekannt war, aber auch in der Roten Fahne zum Beispiel geschrieben hat. In ihrem Hauptwerk Wesen und Formen der Künste von 1929 und in weiteren kunsttheoretischen Texten entwickelt sie eine materialistische Ästhetik, die meines Erachtens auch eine Theorie der Avantgarde ist, ohne dass das explizit so benannt wird. Und eine Ästhetik, die meines Erachtens einige Überschneidungspunkte mit der eben referierten Theorie von Constant hat, mit einer leicht anderen Wendung. Lou Merten geht davon aus, dass die Kunst ihren Ursprung im Handwerk hat. Das heißt, im Mittelalter bestand die Funktion der Kunst darin, als Kunsthandwerk den höchsten Grad der handwerklichen Fertigkeit zu repräsentieren. Also quasi, dass sozusagen im Kunsthandwerk sich die verschiedenen Gewerke ausstellen und sich eine Repräsentation geben und zeigen sozusagen, das können wir als Gewerk. Und aber sozusagen darüber eine Verbindung besteht zu der übrigen Produktionssphäre. Auch für Lou Merton gefährdet die Mechanisierung und Industrialisierung der Produktion dann den Stand der Künstler. In dem Maße, wie sich die Produktion vom Handwerk loslöst, wird der Künstler von der Gesamtheit der Produktionssphäre losgelöst. Er erhält eine Sonderstellung, da er inmitten einer mechanisierten Produktion weiter einem handwerklichen Prinzip verhaftet bleibt. Innerhalb der Warenwelt kommt den Künstlern nur mehr die Aufgabe zu, spezialisierte Luxusbedürfnisse zu befriedigen. Also genau, diesen Prozess der Isolierung, den sie betreibt, also man kennt das, oder worum es da geht, ist ja, dass im Handwerk zumindest der meist, also oft sozusagen der Einzelne, der etwas produziert, bei größerer Arbeitsteilung ist es dann der Meister, aber sozusagen es gibt immer eine Person, die den gesamten Produktionsprozess quasi überblickt und deren Fertigkeit in das Endprodukt einfließt, dass sie sozusagen, und das ist wirklich das Produkt der arbeitenden Person vom Entwurf bis zur Fertigstellung. Und das ist ja in der Mechanisierung anders. Da ist es sozusagen die viel feingliedrigere Arbeitsteilung, viel mehr der Prozess der Kooperation, der da eine Rolle spielt. Und das heißt sozusagen, dass der Künstler ist jetzt quasi in dieser individualisierten Produktionsweise isoliert. Und da macht dann das Constant-Zitat auch wieder Sinn. Das heißt, auch Lou Merton geht von einem Absterben der Kunst durch die Mechanisierung aus. Auch bei ihr entsteht aus diesem Absterben aber auch eine neue Funktion der Kunst. In einer sozialistischen Gesellschaft, sagt Lou Merton, könne die Kunst die Funktion einer Diktatur der Werkleidenschaft über die Maschine einnehmen. Das klingt etwas kryptisch und ich finde es aber eine sehr schöne Formel, um das verständlich zu machen. Ein Zitat von Lou Merton, wo sie diese Position begründet. Sie schreibt: Der Instinkt der denkenden Künstler geht heute zu einem Teil schon radikal auf die Forderung und Erkenntnis, Schaffung wieder ehrlicher und solider handwerklicher Grundlagen für die bildenden Künste. Bei Beibehaltung der Maschine, aber zur Produktion aller Gebrauchswaren dem Handwerk geben, was des Handwerks ist, kann in der Zukunft nur heißen, dem Künstler zurückgeben, was nunmehr ausschließlich des Künstlers ist und sein muss. Die von ihm selbst zu schaffende oder diktierende handwerkliche Qualität und Sachlichkeit des Materials und die Arbeit darüber. Das aber könnte nach Seiten der Maschinenproduktion nur bedeuten, dem Kunstschaffen eine Diktatur über die Maschine einzuräumen. Eine Diktatur der Qualitätsprinzipien nach Form und Zweck, Sachlichkeit und Material, eine künstlerische Vernunft gelten lassen, die zugleich eine erkenntniskritische historische Vernunft ist. Also, was da so ein bisschen drin steckt, ist so eine bestimmte Definition von Schönheit, nämlich dass quasi so der Zweck des Produkts, die Werkzeuge und das Material, dass die quasi ineinander greifen müssen, um eine schöne Form quasi zu ergeben. Und sozusagen am Anfang der Industrialisierung steht Lou Merton und sagt, die Produkte sind aber nicht schön. Sie lehnt die aus der Maschine rauskommen. Sie lehnt aber nicht die Maschinenproduktion ab, sondern sagt, es kommt darauf an, jetzt sozusagen die Schönheit der Maschine zu finden und quasi, dass da Zweck, Mittel, Werkzeug, Material und so weiter ein sinnvolles Verhältnis eingehen können. Und das heißt aber, man muss sozusagen die Maschinenproduktion beherrschen in diesem Formgebungsprozess und diese Funktion hat der Künstler bzw. die Kunst, weil sie dann eben auch sagt, mit diesem Prozess würde also wenn sozusagen der Mensch neben den Arbeitsprozess tritt, wie Marx das sagt, dann wird auch dieser besondere Berufsstand des Künstlers hinfällig und es wird ein kollektiver gesellschaftlicher Prozess, dieses Formgebungsverfahren. Und das heißt, was hier formuliert wird, ist meines Erachtens eben auch der Fluchtpunkt der Avantgarden, die Aufhebung der Kunst. Genau, ich bin kurz vor Ende und will aber zum Abschluss auch noch einige Probleme der Avantgarde zumindest benennen, also Probleme, die in diesem Komplex der Avantgarde liegen. Und ich würde sagen, ein zentraler problematischer Aspekt liegt in einer der Voraussetzungen der Avantgarde, die ich vorhin benannt habe, nämlich dass sie getragen war von einem Zeitgeist, in dem technisch produktiver Fortschritt und sozialer Fortschritt als eins gedacht wurden. Dass darin ein Problem liegt, wird meines Erachtens in einer wichtigen avantgardistischen Strömung deutlich, auf die ich gar nicht gesondert eingegangen bin bisher, nämlich dem italienischen Futurismus. Im Futurismus wird die Technik- und Maschinenbegeisterung auch auf den Krieg übertragen. Der Futurismus feiert das Zerstörungspotenzial des Krieges als eine Möglichkeit, Tabula rasa zu machen. Das Erschrecken vor der Menschenfeindlichkeit des Futurismus ist verbunden mit einer wichtigen Erfahrung des weiteren Verlaufs des 20. Jahrhunderts, dass sich die Produktivkraftentwicklung auch gegen die Menschen richten kann und dass diese Entwicklung die Individuen zermalmen kann. Es gab zwar innerhalb der Avantgarden auch Korrektive zu der Kriegsbegeisterung des italienischen Futurismus, also Dada und Surrealismus sind eigentlich auch entstanden, eigentlich als, direkt als Impuls gegen den Ersten Weltkrieg. Und gerade auch der Individualismus, der Surrealismus hat mit seinen Motiven von Rausch und Traumbildern und so weiter, das funktioniert nicht ohne einen gewissen Individualismus eigentlich. Und der Surrealismus wendet sich dem zu, was in der herrschenden Rationalität verdrängt werden muss. Aber ich denke, dass in den Avantgarden insgesamt etwas anwesend ist, was mit dem Produktivitätsfetisch verwandt ist. Die Vorstellung einer umfassenden Machbarkeit, der umfassenden Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse nach der Maßgabe künstlerischer Gestaltung. Ich denke, dass genau gerade im Künstlerischen vielleicht nicht zufällig so eine gewisse Omnipotenzvorstellung liegt. Und es ist aber sehr problematisch, wenn das auf das gesellschaftliche Leben selbst übertragen wird. Und beispielsweise auch bei avantgarde-kritischen Theoretikern wie zum Beispiel Constant ist etwas davon anwesend, nämlich die Vorstellung, dass eine vollständige Automatisierung der Produktion möglich wäre. Damit will ich gar nicht dagegen sprechen, dass in Maschinisierung und Automatisierung der Produktion, dass dadurch die Möglichkeit gegeben wird, ist, dass ein großer Teil von gesellschaftlicher Zeit frei werden kann, der für andere Tätigkeiten genutzt werden kann, die wichtig sind. Und das ist erstrebenswert. Dies müsste allerdings mit dem Bewusstsein einhergehen, dass nicht jegliche Tätigkeit automatisiert werden kann, dass der Mensch von der Natur abhängig bleibt. Und in der Vorstellung der vollständigen Automatisierung gerät auch die Sphäre der Reproduktion vollkommen aus dem Blick. Damit sind wir bei einem weiteren Problem der Avantgarden angekommen. Auch wenn es einige Avantgardistinnen gab, deren Leben und Werk durchaus spannend und zu würdigen ist, bei den avantgardistischen Gruppen handelt es sich größtenteils um Männergruppen. Dies ging einher damit, dass zahlreiche Manifeste, Äußerungen und auch Werke der Avantgarden einen misogynen Charakter hatten. Auch hier sticht der italienische Futurismus hervor. Also in diesem futuristischen Manifest von 1909 preist ja Marinetti direkt die Verachtung der Frauen. Dass der Futurismus da als ein extremes Beispiel hervorsticht, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein allgemeines Problem der Avantgarde handelte. Und ich denke, dieses Problem liegt vielleicht in der Vorstellung, überhaupt Avantgarde sein zu können. Also darin liegt ja auch sozusagen so eine sehr mächtige Vorstellung, so eine Art Selbstüberschätzung vielleicht auch. Und genau, den Surrealismus hatte ich jetzt als positives Beispiel hervorgekehrt, was das Individuum betrifft. Was die Frauen betrifft, ist es sehr eher negativ, würde ich sagen, weil so ganz viele von dem, was die Surrealisten so mit dem Wahn und dem Rausch und so weiter verhandeln, wird anhand von Frauenkörpern verhandelt, die dann aber nur als Imagination bestehen und oft nicht sehr viel gemein haben mit den realen Frauen im Alltagsleben der Surrealisten. Die Avantgarden haben die Vorstellung des bürgerlichen Genies über Bord geworfen. An die Stelle des Genies aber ist eine kleine Gruppe getreten, deren Mitglieder die Widersprüche der Zeit in sich konzentrieren und aushalten können, die sich der Zeit vorauswissen und über der tumpen Masse stehen und die aus dieser Position heraus eine gesamtgesellschaftliche Lösung vorschlagen können. Diese ungeheuer anmaßende Souveränität musste sich offensichtlich immer wieder an dem beweisen, was die Avantgardisten als Schwäche ansahen, was sie begehrten und beherrschen wollten, an den Frauen. Dem wäre mit der feministischen Kunstkritik Lou Mertens zu begegnen, die eben genau nicht nur Kunstkritikerin war, sondern auch sehr wichtig war für eine frühe feministisch-kommunistische Theorie und Kritik. Und in einem Aufsatz von 1919, der heißt Die Künstlerin, da gibt sie auf die hypothetische Frage, warum es denn beispielsweise keinen weiblichen Goethe gegeben hat, die Antwort: Das vermeintliche Genie verbirgt den gesellschaftlichen Prozess, den es überhaupt erst möglich macht. Und diesem Prozess liegt auch eine geschlechtliche Arbeitsteilung zugrunde. Diese Kritik wäre auch auf die großen Manifestationen der Avantgarden zu übertragen. Und so wie die Avantgarden quasi die Produziertheit der Kunstwerke sichtbar gemacht haben, so müssten sie quasi auch die Voraussetzung ihres eigenen ganzen Tuns sichtbar machen. Und man müsste darüber sprechen, genau. Wer nebenher noch verschiedene Tätigkeiten übernimmt, die das überhaupt möglich machen. Das wäre von den Avantgarden im Negativen zu lernen. Es gilt allerdings ohnehin, es wäre heute lächerlich zu versuchen, die Avantgarde als solche wiederzubeleben. Die gesellschaftlichen Bedingungen, die die Avantgarde hervorgebracht haben, haben sich seit ihrem Auftreten erheblich verändert. Warum es trotzdem interessant ist, über sie zu diskutieren, davon will die aktuelle Ausgabe von Kunstspektakel und Revolution überzeugen. Und deswegen noch ein kleiner Blick ins Inhaltsverzeichnis. Das ist hier jetzt so klein, dass ich es selber kaum lesen kann. Aber ich versuche es, genau. Also, das, was ich jetzt hier so ein bisschen so versucht habe auszuführen, ist im Heft in Form von konzentrierten Thesen enthalten, Thesen zur Avantgarde. Und dann, genau, gibt es den Text von Mikkel Wold-Rasmussen, den ich schon erwähnt habe, der auch quasi die verschiedenen akademischen Debatten über den Begriff der Avantgarde rekonstruiert und das aber auch schließlich eben versucht zurückzuführen auf einen ja, revolutionären Impuls. Ein Aufstand für den spielenden Menschen ist ein kürzerer Text von mir, wo ich genau die Figur Constant ein bisschen beleuchte, den ich jetzt zitiert hatte. Weil dieser Text, den ich zitiert hatte, der ist da auch neu abgedruckt, Aufstieg und Untergang der Avantgarde von 1964. Dem folgt ein Text von Eric John Russell über die situationistische Internationale. Also falls euch meine Andeutungen da nicht gereicht haben, wird da nochmal diese Gruppierung kontextualisiert. Und insbesondere wird aber auch ihr strategisches und militärstrategisches Denken beleuchtet, was für ihre Theorie wichtig war. Dann ein Text von Don LaCoste, ein US-amerikanischer Autor, der schon verstorben ist und der aber einen Text geschrieben hat, den wir hier übersetzt haben, Träume von Brandstiftung und die Brandstiftung der Träume. Da geht es um das Jahr 1968 und welche die Ro Rolle die Surrealisten in diesem Revoltejahr gespielt haben. Das ist ganz interessant, weil er eben drei Städte nimmt, Chicago, Paris und Prag und anhand von Ereignissen in diesen Städten halt rekonstruiert, wie der Surrealismus da auch wieder aktuell geworden ist. Dann ein Text von Anne Hoffmann und Alexandra Ivanova über Lou Merten. Also da nochmal sozusagen ein Porträt dieser doch leider vergessenen Autorin. Dem folgt ein Text von Irene Lehmann, Jenseits roter Fahnen. Das ist der Text, der den russischen Formalismus näher beleuchtet. Genau, dann gibt es so ein bisschen so einen Seitenschwenk. Franz Hahn hat ein Essay geschrieben über Schönbergs Kompositionsverfahren. Reform und Revolution in der Musik heißt der Text. Und Franz Hahn hat auch zwei Lieder quasi selbst komponiert für diese Ausgabe, die in Notenform auch abgedruckt sind. Dem folgt ein Stück, das vielleicht irgendwie so auch am ehesten eine Nähe hat zu aktuellen Versuchen wiederzubeleben von der Gruppe Frankfurter Hauptschule Motor. Das ist quasi so eine Art Montage, Drama-Montage. Es ist als Videomontage erschienen. Und da nehmen sie Bezug auf Bertolt Brechts Maßnahme und dann die Antwort von Heiner Müller, der Mauser. Und dann sozusagen kommentieren sie beides quasi nochmal. Also es geht sehr um die Frage von revolutionärer Gewalt und was wir heute damit anfangen können. Und Frank Radatz, einer, der sich sehr in dieser Tradition von Heiner Müller bewegt, der hatte uns darauf hingewiesen, auf dieses Stück und hat eine Kritik daran geschrieben. Genau, und das war so ein bisschen so der Clou, dass wir dachten, wenn wir schon die Kritik an diesem Theaterstück veröffentlichen, dann soll man die Kritik direkt überprüfen können. Deswegen ist dieses Stück auch selbst mit drin. Dann, genau, Kunstspektakel und Revolution sieht sich auch immer wieder, also sie hat, ich finde, es hat eine Nähe zur radikalen Linken und es geht wirklich irgendwie um Revolutionen. So sehr entfernt man sich davon derzeit sieht, ist das eine wichtige Diskussion und deswegen auch ein aktueller Text zu Fragen der Organisierung und dieser aktuellen Debatte zu revolutionärer Stadtteilbewegung. Genau, das ist quasi das Heft, das ihr gegen Spende erwerben könnt. Und ich will noch auf ein was hinweisen. Genau, es sind Grafiken quasi in dem Heft drin, die stammen von einem britischen Kollektiv, die Somnambulist Internationally. Also ein britisches Kollektiv, das immer wieder so Collagen und Radiosendungen und Verschiedenes macht. Und genau, die haben wir angefragt, ob sie diese Collagen beisteuern wollen für das Heft. Und es sieht im Risodruck, finde ich, ganz gut aus. Genau. Ja, das war der Ritt. Danke.